WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 15. April 73. Der Fall der Festung Masada. Eine Festung hoch über dem Toten Meer. Teil des Weltkulturerbes. Sie steht seit mehr als zwei Jahrtausenden, erbaut von Herodes dem Großen. Die längste Zeit als Ruine. Sie hat aufgehört, jüdische Festung zu sein, mit der Katastrophe, mit jener Geschichte im Jahr 73. Es ist eine Geschichte der Verzweifelten und der Stolzen. Eine Geschichte der Gescheiterten. Die Geschichte von Masada. Erzählt von Flavius Josephus. Rom. Zwei Jahre vor der Katastrophe. Die Welthauptstadt sonnt sich im eigenen Glanz. Vor wenigen Monaten haben ihre Legionäre Jerusalem eingenommen, das Zentrum Judäas. Das Heiligtum der Juden ist geschleift, der Tempel ist nicht mehr. Ganz Palästina gehört Rom. So will es Kaiser Vespasian seinen Untertanen verkünden. Es wurde bereits 71 nach Christus in Rom ein großer Triumph veranstaltet und damit war der Sieg über Judäa offiziell in trockenen Tüchern, kann man sagen, oder zu den Akten gelegt. Seit 71 kursierten auch die Judäa Capta Münzen, also Münzen, die reichsweit verkündeten Judäa Capta, Judäa ist erobert. Doch Judäa wehrt sich. Kleinere Trupps von Aufständischen lauern den Besatzern auf. Sie töten schnell und leise und verschwinden wieder. Und auf Masada halten sich hunderte Kämpfer verschanzt, gemeinsam mit ihren Familien. Der Frankfurter Theologe Manuel Vogel kennt die politische Wirkung. Natürlich ein peinlicher Anachronismus, dass in Masada eben noch dieser Haufe an Widerständischen ausharrte. Dieses Problem musste so schnell wie möglich gelöst werden. Zu diesem Zeitpunkt sind die Römer bereits seit mehr als 130 Jahren im Land. Seit fast 30 Jahren verwalten sie ganz Palästina, auch die Unruheprovinz Judäa. Palästina ist Krisenregion. Die Wirtschaft ist am Boden, die Mehrheit hat nicht genug zum Leben. Tausende sind verhungert. Es gärt in Judäa. Man nimmt heute an, dass es eine ganz breite Bewegung war, die man als sozialrevolutionäre Größe sehen muss. Eine großflächige, tiefgreifende Unzufriedenheit, ein großer Leidensdruck in der judäischen Bevölkerung, der eben solche Radikalisierungstendenzen befördert hat. Es geht schlicht und ergreifend um die Frage, wie viel der erwirtschafteten Güter abzuführen waren an römische Steuerbehörden. Rom saugt das Land aus. Die Menschen in Judäa zahlen Grundsteuer auf ihren eigenen Boden. Sie zahlen Kopfsteuer für ihre Freiheit, Salzsteuer, Verkaufssteuer, Gewerbesteuer, Fron, Militärabgaben, Zoll, Abgaben auf ihr Holz und auf ihr Vieh. Die Hälfte des nationalen Einkommens geht an Rom und an seine Statthalter. Die scheren sich einen Dreck um die Religion der Einheimischen, diesen Jahwe-Kult. Roms Statthalter stellen ihre Gottheiten auf die Sockel. Der Berliner Historiker Ernst Baltrusch hält das für den Zündstoff der Revolte. Die Religion spielt eine immer größere Bedeutung, sowohl für den inneren Zusammenhalt und die Fähigkeit, diese Bedrängnisse durchzuhalten und zu bestehen und andererseits aber auch, um eine Position gegen die Bedrängnisse von außen zu bekommen, also gegen die Vormacht. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Vielleicht beten sie diesen Psalm, die Menschen in Judäa. Denn das Reich gehört den Römern, es herrschen die Heiden in Uniform. Gott, der Herr, lässt auf sich warten. Deshalb haben viele Männer in Judäa ihr Schicksal in die eigene Hand genommen. Eiferer nennen sie manche, Zeloten, auch der Geschichtsschreiber Josephus. Ich würde davor warnen, den Zeloten als religiösen Eiferer zu sehen. Josephus ist der Auffassung, dass die zunehmende Korruption der römischen Statthalter zur Radikalisierung in der jüdischen Bevölkerung geführt hat. Das hat die Juden in den Aufstand getrieben. Natürlich unter Anführung von radikalen Köpfen, aber im Grunde, sagt er, brauchen sich die Römer nachträglich darüber nicht zu wundern. Den Kampf um Jerusalem haben die Zeloten verloren, aber Masada halten sie, die Festung, von König Herodes einst für Krisenzeiten gebaut, reich an Proviant und Wasser. Eine Stadt mit Palästen und Häusern, mit Zisternen und einer Synagoge, auf einem Plateau über dem Toten Meer. Hunderte Kämpfer leben hier, zusammen mit ihren Familien, 400 Meter über den Köpfen ihrer Feinde. Von hier schwärmen sie aus zu ihren brutalen Überfällen auf Römer und Kollaborateure. Der Kaiser in Rom erkennt die Provokation und er kennt den Namen des Rebellenführers. Es ist einer aus der gefährlichen Sippe der Jairs. Eleazar ben Jair. Die 10. Legion marschiert auf Masada, mehr als 10.000 Mann, modern ausgerüstet, geführt von Gouverneur Flavius Silva. Monate der Belagerung beginnen, vielleicht Jahre. Man hat von Seiten der Zeloten offenbar zunächst mal nicht damit gerechnet, dass Masada einnehmbar war. Man war dort oben autark, man hat Gemüse angebaut und hatte auch Ziegen, hatte Ziegenmilch und hatte auf jeden Fall genug Wasser. Also die Perspektive war zunächst, da oben kann man über viele, viele Jahre aushalten. Irgendwann geht den Belagern da unten im Tal das Geld aus und dann ziehen die ab und dann geht es wieder nach Jerusalem und der Widerstand geht weiter. Aber die Römer investieren alles. Sie bauen einen Ringwall am Fuß von Masada, 4 Kilometer Mauer, dazu 8 Lager. Sklaven machen die Drecksarbeit und Silva setzt modernstes Gerät ein, Schleudermaschinen, die Artillerie der Antike. Für die Maschinen lässt der Feldherr Tonnen von Gestein aufschütten, eine Rampe, 200 Meter lang, hoch hinauf nach Masada. Als die gemerkt haben, da wird diese Rampe aufgeschüttet und die Belagerungsmaschinen aufgefahren, dann konnte man sich natürlich ausrechnen, was passiert. Die Römer haben durchaus Gefangene gemacht, aber sind dann eben sehr grausam mit ihnen umgesprungen. Vergewaltigung der Frauen, Verkauf der Frauen und Kinder in die Sklaverei, Mitführung der Männer im Triumphzug und danach Hinrichtung, Kreuzigung. Untergang. Eleazar kann sich ausrechnen, wann die Römer ihr Werk vollenden. Er sieht den Turm auf der Rampe, 30 Meter hoch. Er sieht, wie die Legionäre die Befestigung zerstören. Morgen werden sie eindringen. Hier wird aus der Geschichte von Masada der Mythos. Monate der Belagerung sind verstrichen, morgen kommt das Ende. Unser Geschichtsschreiber Josephus lebt längst in Rom, 3000 Kilometer entfernt von Masada, und dichtet hier, Jahre später, die letzte Rede des Eleazar ben Jair am Vorabend der Katastrophe. Darin diese Worte: Schon vor langer Zeit fassten wir den Entschluss, meine tapferen Kameraden, dass wir niemandes Untertan sein wollen. Nicht der Römer und nicht anderer, nur Gottes, denn er ist der wahre und wirkliche Herrscher über den Menschen. Jetzt aber ist die Stunde gekommen, diese Gesinnung in Taten zu erweisen. Wir wollen uns nicht der Sklaverei ausliefern, mit den schrecklichen Qualen, die uns zweifellos erwarten, wenn wir lebend in die Hände der Römer fallen. Wir werden dieses Leben als freie Menschen verlassen, darum flehen unsere Frauen und Kinder. Beeilen wir uns daher, damit wir den Römern nur das schreckliche Schauspiel unserer Leichen hinterlassen. Und glauben wir Josephus, dann gewinnt Eleazar seine Kameraden für den Selbstmord. Josephus beschreibt, wie die Kämpfer ihre eigenen Familien massakrieren, wie dann 10 Männer ausgelost werden, die ihre Kameraden erschlagen, wie schließlich einer die übrigen 9 umbringt. Der letzte am Leben gebliebene untersuchte die Körper, um zu sehen, ob jemand in diesem Schlachten übersehen worden war und seine Hilfe benötigte, um zu sterben. Als er sah, dass alle tot waren, zündete er die Festung an, erdolchte sich selbst mit ruhiger Hand und sank neben seiner Familie nieder. Glauben wir Josephus, dann liegen schließlich 960 Leichen vor den römischen Soldaten, als diese endlich Masada stürmen. Es ist der 15. April des Jahres 73 unserer Zeitrechnung. 960 Tote, Männer, Frauen, Kinder, sie haben vergeblich gehofft auf den Messias, den die Propheten verheißen hatten. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende, und alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen. Wenn ich versuche, Eleazar als religiöse Persönlichkeit zu verstehen, muss ich ansetzen bei den Heilshoffnungen, dass der entscheidende letzte Kampf gegen eine Weltmacht, gegen eine ungerechte Tyrannei mit einem Mal wunderbare Hilfe durch Gott und seine Engel erfährt. Das ist eine Heilserwartung, die im Judentum immer lebendig gewesen ist und die sicher auch für Eleazar und seinen Kreis bis fast zum Schluss bestimmend war. Der Mythos Masada ist für viele Juden heute noch lebendig, auch für die Bielefelder Historikerin und Jüdin Anna Petrovskaya. Das ist auch ein Teil von Identität, ein Teil von, worüber kann ich mich stolz fühlen, dass aus unserem Volk solche Leute sind rausgewachsen. Wir haben was zum Stolz zu sein. Der Archäologe Yigael Yadin hat diesen Stolz beflügelt. Er gräbt Masada aus, 1965, und er scheint sogar Spuren des Mythos zu finden. Kleine Gefäßscherben zum Beispiel, Ostraka genannt, darauf Namen. Einer davon, Ben Jair. Josephus sagt ja, die 10 Letzten haben sich ausgelost, und siehe da, Yadin findet 11 oder 12 Ostraka, und auf einem dieser Scherben steht Ben Jair drauf. Also das stimmt alles viel zu sehr, als dass man dem trauen könnte. Aber der Mythos ist lebendig. Jahrelang klettern israelische Soldaten auf die Bergfestung, um dort den Eid auf ihren Staat zu leisten, mit den Worten: Masada wird kein zweites Mal fallen. In dem Mythos Masada hatte der noch verhältnismäßig junge und allseits bedrohte Staat Israel einen historischen Präzedenzfall von Überlebenswillen. Heute überlässt der Staat die Ruinen allein den Touristen. Masada ist nicht mehr als eine heldenhafte Episode in der jüdischen Geschichte, mit den Worten des Rabbiners Henry Brandt. Aber es bleiben Fragen. Sollen wir glauben, dass alle so heldenhaft in den Tod gegangen sind auf Masada? Manche vergleichen das Geschehen mit einem Massenselbstmord gut 1900 Jahre später, als 900 Menschen sterben in Guyana, in selbstgewählter Isolation, bedrängt von ihrem Sektenführer Jim Jones. Der fühlt sich bedroht von äußeren Feinden, Feinde, die es gar nicht gibt. Und doch schafft es dieser Anführer, alle in den Tod zu zwingen. You can't separate yourself. We've walked too long. Du kommst hier nicht raus. Wir gehören zusammen. I know that. We all have a right to our own destiny as individuals. Mm-hmm. You'll regret it if you don't die. You'll regret it. Du wirst es bedauern, nicht zu sterben. Dein Leben ist mir viel wert. Your life is precious to me. War Eleazar ben Jair ein Massenmörder? Ein Fundamentalist? Das Wort Gottes in der einen Hand, das Schwert in der anderen? Gab es überhaupt diesen Selbstmord im Jahr 73? Was wissen wir von Masada? Zuverlässig am Bericht des Josephus ist, dass Masada in der Hand von Rebellen, von Aufständischen war. Und gesichert ist auch, dass Masada von den Römern mit hohem Aufwand erst belagert wurde über einen langen Zeitraum hinweg und dann erobert und erstürmt. Nur das belegt die Archäologie zweifelsfrei. Was also zeigt uns Masada? Folgen von religiösem Fundamentalismus, wie der Historiker Baltrusch meint? Je stärker die Ablehnung heute gegen die westliche Ausrichtung ist, umso stärker wird auch der Fundamentalismus zunehmen. Denn das ist der einzige Zufluchtsort, das kann man, glaube ich, aus der Geschichte lernen, wo man sich verorten kann, wenn man anti-römisch oder anti-westlich ist. Oder zeigt uns Masada Folgen einer falschen Besatzungspolitik, die Aufruhr provoziert? Die Lehre, die aus Masada zu ziehen ist, für heute lautet, man muss sehr genau auf die Ursachen schauen und mit dem Etikett Fundamentalismus als einer zureichenden Ursachenerklärung sehr vorsichtig sein. Es ist eine Geschichte der Verzweifelten und der Stolzen. Eine Geschichte der Gescheiterten. Die Geschichte von Masada. Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 12:15 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de